Zum 63. Jahrestag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg wurden am 27. Juli die Kränze auf den Ehrenfriedhöfen, an den Bronzestatuen und den Türmen für Gedenken der Gefallenen und Gräbern der Gefallenen der Volksarmee in allen Gebieten des Landes niedergelegt. An den Veranstaltungen zur Kranzniederlegung nahmen die Mitarbeiter der regionalen Partei und Machtorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Werke, Landwirtschaftsbetriebe und Schulen teil. Und auch die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern sowie die Werktätigen und Jugendlichen waren dabei anwesend.